Der 2013 verstorbene Autor Wolfgang Herrndorf war ein Cineast. Oft sah man ihn im Berliner Filmtheater am Friedrichshain, wo er sich in den Überraschungsvorführungen, den Sneak Previews, die neuesten Filme anschaute. Lars von Triers Melancholia und The Serious Man von den Coen-Brüdern gehörten zu seinen Favoriten. Seinem Roman Chick von 2011 stellte er ein Zitat aus seinem absoluten Lieblingsfilm Willkommen im Tollhaus des amerikanischen Regisseurs Todd Solondz voran. Es scheint also nur folgerichtig, dass die Abenteuer der 14-jährigen Jungen Mike Klingberg und Andrei Tschitschatschow, die beide nicht zur Geburtstagsparty der Klassenschönheit Tatjana eingeladen werden und ihre großen Ferien schließlich on the road verbringen, ihren Weg ins Kino finden. Und wo sie sind? Du weißt schon, dass man mit einer Armbanduhr die Himmelsrichtung bestimmen kann. Ja. Der eine Zeiger muss auf die Sonne zeigen, dann zeigt der andere nach Norden. Dann ist da Norden. Seit wann steht die Sonne im Norden? Na jetzt? Jetzt pass mal auf. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Dann ist es wegen der Sommerzeit. Im Sommer geht es nicht. Dreh mal eine Stunde zurück. Ja, aber die Himmelsrichtung dreht sich doch auch nicht dauernd. Vielleicht ist es ein Kreisekompass. Ein Kreisekompass hat nichts mit Kreisen zu tun. Der hat was mit Alkohol zu tun. Du verarschst mich. Das habe ich aus einem Buch. Da bricht ein Matrose den Kompass auf, weil er Alkoholiker ist, worauf die anderen auf dem Schiff total die Orientierung verlieren. Ich glaube, das Buch hieß Der Seebär oder Der Seewolf. Du meinst Steppenwolf. Da geht es um Drogen. Steppenwolf ist zufällig eine Band. Ohne Sinn. Ich fahre jetzt rechts. Das Drehbuch schrieb Lars Hubrich, der Herrndorf oft ins Kino am Friedrichshain begleitete. Die Regie sollte David Venant übernehmen, über dessen Filme Die Kriegerin und Feuchtgebiete Herrndorf in seinem Blog Arbeit und Struktur lobend geschrieben hatte. Der wurde allerdings wenige Wochen vor Drehbeginn durch Fatih Akin ersetzt. Und wenn man genauer hinsieht, kann man sich keinen besseren deutschen Regisseur für dieses Projekt vorstellen. Nicht nur stammt Akin aus Herrndorfs Heimatstadt Hamburg, war wie Mike Klingenberg ein Schlüsselkind und wie Chick als Emigrantensohn in der deutschen Schule ein Außenseiter. Viel wichtiger noch, Akin ist vielseitig, hat keine Scheu vor Unterhaltung und Genrefilm, kann, obwohl ein Autorenfilmer, Tonfälle imitieren und sich in den Dienst einer Geschichte stellen, ohne dabei seine Handschrift zu verlieren. Vor allem aber ist er Cineast. Sein Chick wimmelt vor filmischen Verweisen. Hauptreferenz ist Haag Bohms Nordsee ist Mordsee von 1975. Ein Film, den Herrndorf beim Verfassen von Chick nicht kannte, auf den ihn aber Leser aufgrund einer ähnlichen Figurenkonstellation aufmerksam machten, auch wenn die zwei Jungen hier kein Lada Niva, sondern ein Segelboot kapern. Der Autor sah sich den Film an, war nicht gänzlich überzeugt, notierte jedoch immerhin, die Stimmung der Bilder träfe es genau. Nordsee ist Mordsee-Regisseur Haag Bohm half Akin schließlich, Hubrichs Drehbuch nach seinen Vorstellungen zu verändern, ohne es allerdings weit von der Romanvorlage wegzubewegen. Bohms Sohn Uwe, der in Nordsee ist Mordsee die Hauptrolle spielte, ist in Chick nun Mike Klingenbergs Vater. Akins Chick ist also eine Hommage an Bohms Film, dessen lakonischen Ton er vor allem in den Szenen trifft, die den familiären Unfrieden der Klingenbergs zeigen. Der Vater erfolgloser Immobilienmakler, die Mutter Trinkerin. Sobald die beiden Freunde auf Reisen gehen, ist Akins Adaption allerdings weitaus schneller, verspielter und der Vorlage entsprechend komischer als Bohms Drama. Hier sind die beiden Außenseiter plötzlich tatsächlich zwei Helden eines großen Road-Movie und dafür natürlich eigentlich, darin besteht das komische Potenzial, viel zu jung. Tristan Göbel als Mike und Anand Badbilek als Chick spielen das mit der richtigen Mischung aus Naivität und Altklugheit. Man hat das Gefühl, man sieht hier die Geschichte der beiden Jungen aus ihren eigenen Augen. Akins Chick ist, wie viele seiner Filme, vor allem eine Feier des unangepassten Außenseitertums. Das zeigt sich auch im Soundtrack. Hip-Hop und Indie-Rock, jugendliches Aufbegehren, Rebellion und gar Revolution werden hier getriggert. Am Ende hört man die Berliner Band Beatsteaks mit dem musikalischen Gast Dirk von Lotzo, der eine eingedeutschte Version des Stereolab-Songs French Disco singt. Es ist sicherlich absurd, in dieser Welt zu leben. Sie erscheint dir sinnentleert, doch zieh dich nicht zurück. Spontane Rebellion und Solidarität sind Akte, die jetzt wertvoll sind. Es ist nie zu spät. Alles ist groß, das Leben ist hart. Alles ist groß, der Widerstand. Wolfgang Herrndorf schrieb Chick, als er bereits an einem nicht heilbaren Gehirntumor erkrankt war. Er wusste, dass ihm nicht viel Zeit blieb. Das hat sich einerseits auf das ungeheure Tempo seiner Erzählung ausgewirkt, zugleich aber wurde sein Jugendroman eine Reflexion über den Tod. Als Mike und Chick mit ihrer Reisebekanntschaft Isa etwa eine Holzhütte auf dem Gipfel eines Berges erreichen und sich die Schnitzereien anschauen, mit denen sich die Touristen hier verewigt haben, finden sie eine Inschrift eines gewissen Anselm Weil aus dem Jahr 1903. Chick zog sein Taschenmesser raus und fing auch an zu schnitzen. Und während wir uns sonnten, uns unterhielten und Chick beim Schnitzen zuguckten, musste ich die ganze Zeit darüber nachdenken, dass wir in 100 Jahren alle tot wären. So wie Anselm Weil tot war. Seine Familie war auch tot, seine Eltern waren tot, seine Kinder waren tot, alle, die ihn gekannt hatten, waren ebenfalls tot. Und wenn er irgendwas in seinem Leben gemacht oder gebaut oder hinterlassen hatte, war es wahrscheinlich auch tot, zerstört, von zwei Weltkriegen verwüstet. Und das Einzige, was übrig war von Anselm Weil, war dieser Name in einem Stück Holz. Warum hatte er den dahin geschnitzt? Vielleicht war er auch auf großer Reise gewesen wie wir. Aber egal. Es würde nie wieder jemanden interessieren, weil nichts übrig war von seinem Leben und allem. Und nur wer hier auf den Gipfel stieg, erfuhr noch von Anselm Weil. Dieser melancholische Unterton, der sich in der Stimme des Erzählers des Romans findet, geht in der Filmadaption verloren, lässt sich vielleicht auch nicht ohne weiteres in ein anderes Medium übersetzen. So kann Fatih Akins Chick vielleicht nicht dem großen Autor Wolfgang Herrndorf gerecht werden, dem Cineasten Wolfgang Herrndorf mit einigen kleinen Einschränkungen aber durchaus.